Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 112 mit Black Murder, Edwin Starr, Ellington Fuji Jordan, Juanita Williams, Freddie Goeman, Jimmy Rushin, Cliff Anger, Dando Schaft, Donovan und Barbecue Bob. Noch zunächst zwei Bands, die in den 70er Jahren im nicht deutschsprachigen Ausland als Krautrock bezeichnet wurden. Ursprünglich war Kraut eine ähnlich liebevolle Bezeichnung für die Deutschen, wie zum Beispiel Spaghettifresser für Italiener oder Kanaken für Türken gewesen. Aber durch die Aneignung des Begriffes Kraut von Deutschen wurde dem Begriff dann letztendlich der negative Anstrich genommen und wurde beinahe so etwas wie ein eigener Stil. Zwei Bands, die sehr unterschiedlich waren, zuerst neu mit Ausrufezeichen im Bandnamen und dem Track Hallo Gallo. Das Duo bestand aus Gitarre und Schlagzeug und war, wie es sich hören lässt, eine Studioband, die hier zum Beispiel zwei Gitarren-Soli inklusive Rockrückkopplung einfach mal rückwärts laufen ließ. Das war in den 70er Jahren zwar nicht mehr ganz so neu, die Beatles waren die erste Popband, die Ähnliches bereits 1966 veranstaltet hatten, wurde gemeinhin aber immer noch als experimentelle Musik eingestuft. Danach kennen aus Köln, die ungleich länger existierten als neu, nämlich zweimal über 10 Jahre, zuerst 1968 bis 1979 und dann noch einmal 1986 bis 1998. Von der Debüt-LP Cans 1969 habe ich Outside My Door herausgepickt. Neben Jackie Liebezeit und Holger Tschukai am Schlagzeug und an der Bassgitarre sowie Irmin Schmidt und Michael Caroli an Keyboard und Gitarre hören wir den bildenden Künstler Michael Mooney als Sänger. just saw her, could say it, another color. I don't know if that's good or bad. The five colors make the ear blind. Jackie said that. The action hears the sound, I yell that. Can you hear the train? Aus Köln geht es in die USA zur Soul-Rock-Band aus Detroit, Michigan, Black Murder, geschrieben M-E-R-D-A, ausgesprochen in Englisch wie Mörder, also in Deutsch Mord. Bevor sich die Band so nannte, firmierte sie unter unterschiedlichen Namen, mal als The Impacts, und nachdem sie die Begleitband von Edwin Starr wurden, so um 1965, und ihn auf seiner Single Agent 00 Soul begleiteten, die Soul Agents. man go stone wild. So I got to keep on walking. I got to walk on. Oh, oh, oh. I'm so tired, but I just can't lose my stride. I got 15 miles to go now, and I can hear my baby calling my name. It's as if as though I'm standing at a front door. Murder führte das eben gehörte Doppelpack an. 1970 auf dem Chicagoer Chess-Label erschien Black Prophet. Im Jahr davor waren Black Murder noch die Soul Agents und begleiteten Edwin Starr auf 25 Miles. Ursprünglich kam diese Platte auf dem Detroiter Label Rick-Tick heraus. Das hatte seit den mittleren 60er Jahren immer mal wieder Soul-Hits herausgebracht, was den Motown-Boss Berry Gordy anfing zu ärgern, so dass er das Label inklusive der erfolgreichen Sänger, Bänder und Musikern einfach aufkaufte. So kam es, dass einige Rick-Tick-Platten zum Teil später nochmals als Motown-Veröffentlichung auf dem neuen Label bzw. Unterlabeln herauskamen. Jetzt hören wir wiederum zweimal die späteren Black Murder. Als Backup-Band zuerst bei Ellington Fugee Jordan 1968 für Cadet Records, einem Chess-Sub-Label, aufgenommen. Mary, Don't Take Me on No Bad Trip. Und 1965 mit Edwin Starr's Angel Double O Soul. Girl, I don't wear a false mistake. Damit nicht der Eindruck entsteht, dass das Rick-Tick-Label nur Edwin Starr und die späteren Black Murder zu bieten hatte, habe ich jetzt zwei völlig anders produzierte und arrangierte Platten ausgesucht. Juanita Williams mit Baby Boy und In a Bad Way von Freddie Gorman waren orchestraler arrangiert und wesentlich näher am Stil, was Motown zu diesem Zeitpunkt sonst so herausbrachte. Let me Juanita Williams mit dem Blue Moon Intro, das dann in der Mitte des Liedes einem kurzen Instrumentalteil einleitete. Ja, Blue Moon, ein typischer Standard, den gerne auch Jazzbands spielten. Wir wenden uns jetzt dem Jazz zu. In den mittleren 50er Jahren aufgenommen, aber mit Swing-Musikern, die schon seit den frühen 30er Jahren Platten veröffentlichten. Dr. Blues 1956 aufgenommen mit dem Sänger Jimmy Rushing, dem Vorgänger von Count Basies Sänger Joe Williams. Mit dabei außerdem noch Milt Hinton am Bass und Joe Jones am Schlagzeug. Pressure's acting funny, my temperature's running high, my heart beats faster and faster, seems as I'm gonna die. My teeth, they've got the chatter like a woodpecker in his act, knees knocking like a sewing machine, you swear I was born in the jack. Ooh, wee doctor, come and see what's wrong with me. Got the chatter like a woodpecker in his act. Knees knocking like a sewing machine. You swear I was born in a jack. My nerves, they've got the jitters. Cold chills up and down my spine. At times I scream like a panther. Think I'm losing my mind. Ramats musikalisches Fundbüro lerne auch ich immer wieder Musiker kennen, von denen ich nicht einmal den Namen kannte. Linkshänder-Gitarrist Cliff Anger ist so jemand. 1969 spielte er eine gelungene Version von Greensleeves namens Bluesleeves ein. Thank you. heard you walk on me now. The nightmare of secrets, you blend your company, you travel down the road without a care. Now you sting the rumor that sings your praise. Now there's no malice in the pain, just your way of saying good. Soft grass, silk and road. Tonight I know your purpose. I'm content to share your ways. You whisper down your friendship from above. Though you sing the rumor that sings your praise, no, there's no malice in the pain, just your way of saying who you are. You're the bringer of my Anger kam aus Croydon, das Teil von London bzw. Teil der London Area ist. Dando Shaft, die ich danach präsentierte, kam aus Coventry, immerhin die 10th englische Stadt. Die Band veröffentlichte 1970 eine erste LP, von der wir Rain hörten, von dem bekannten, von den bekannteren Pentangle wurden sie beeinflusst, existierten aber in der Originalbesetzung nur bis etwa 1972-73. Der kommerzielle Erfolg war trotz guter Kritiken ausgeblieben. Über fehlenden kommerziellen Erfolg konnte sich Donovan aus Schottland nicht beklagen. Den hatte er sogar schon als Minderjähriger. Von 1965 gibt es nun Deed I Do vom 18 oder 19 Jahre alten Gitarristen und Sänger. Now it makes no difference what you do, I love you, babe. Well, I need your love, and I need it bad, oh dee da do. Now you don't believe me when I say I love you, babe. I wanna know the score, all I want is more, oh dee da do. I wanna lay you down, prove to you I love you, babe. I wanna turn you on to my loving babe, oh dee da do. I got the blues like a gypsy Dave, never has, babe. Got a jealous dream of losing you, oh did I have? Now I could never say I'd ever miss you, gal. Cause I'm proud as a king, I wanna hear you sing, oh did I do. Won't you break my mind and take your time to love me, babe? You've shattered my brain, driven me insane, no deed you have. And you've taken every thought of love I'm thinking, babe. You've hung them high, I'm gonna let them dry beneath the sun. I'm gonna bend the bones that hold my blues together, babe. I'm gonna stretch the string that my troubles bring to me each night. I'm gonna sing a song with words that say I love you, babe. Say I need your love and I need it bad, oh dee da do. Now it makes no difference what you do, I love you, babe. Well, I need your love and I need it bad, oh dee da do. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Zum Ende dieser Folge Blues aus den 20er Jahren, aber natürlich des 20. Jahrhunderts. Zwei Brüder, die jeweils einen Solotitel 1929 und 28 in Atlanta, Georgia auf Shellac brachten. Zuerst Barbecue Bob 1902 bis 1931 mit Yo-Yo Blues. Danach sein Bruder Charlie Lincoln 1900 bis 1963 mit Ugly Papa. Viel Spaß! This morning my yo-yo mama was gone. I got up this morning my yo-yo mama was gone. I stood by my bedside and I hung my head and moaned. I walked down the streets, I couldn't be satisfied. I walked down the streets, I couldn't be satisfied. I had some yo-yo blues, just to mean to cry. It ain't none of my business, but it sure ain't right. It ain't none of my business, but it sure ain't right. Take another man, woman, and play yo-yo-yo, play yo-yo all night. I'm a stranger here, I just brought in your town. I'm a stranger here, I just brought in your town. I won't see yo-yo and please don't turn me, please don't turn me down. And if I mistreat you, I sure don't mean no harm. If I mistreat you, I sure don't mean no harm. I'm a yo-yo and daddy and I don't know right from wrong. I'm long and tall like a cannonball, and I'm long and tall like a cannonball. Takes a long tall fella to make a good gal fall. I'm a stranger here, coming on this train. I'm a stranger here, coming on this train. I long to hear some good gal call my name. I got up this morning, I sure was feeling bad. When I got up this morning, I sure was feeling bad. But honey, I couldn't do nothing but wash my face and hide. Once I was crazy about a girl, had the only coat of a chain. One day I met a father in the street, just what he said to me. Said, I like you, big boy, just all right, but if I catch you with my daughter, it's gonna be too tight. It won't be long, I mean, it won't be long. Next day passed by, I've got the news, her mother and father both was gone. My chance is so slim to see her, oh, now I was gone. We were sitting in the room talking what we're gonna do. Heard somebody push that mill door too. It won't be long, I mean, it won't be long. Hell's a mother and father, sister and brother too. All have made a bogus move on you. It won't be long, I mean, it won't be long. Old man, he jumped, he grabbed a gun. Son of a gun said, don't you run. It won't be long, I mean, it won't be long. Old lady jumped in the hall, said, don't get rough, cause I'm the best in town on strut my stuff. It won't be long, I mean, it won't be long. Good looked at me, began to smile. I looked at that one and I shed both eyes. It won't be long, I mean, it won't be long. I could have stayed, made a little fluff. The men in Georgia dying out fast enough. It won't be long, I mean, it won't be long. I love that girl, cause she's so neat. I'm just wild about my pygmy. It won't be long, I mean.